Sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen. Sie werden dich ruinieren, exekutieren und mundtot machen. Sag die Wahrheit schnell, denn das Sprichwort lehrt: Wer die Wahrheit sagt, braucht auch ein verdammt schnelles Pferd. Und so ist die Macht des Bösen allgegenwärtig. Sie werden jeden Patrioten, jeden Drachentöter und jeden Kreuzritter in diesem Lande wie ein Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrennen, weil er für seine Rasse kämpft, für seine Überzeugung, für sein Land. Doch er hat keine Chance, weil das Universum längst vom Doppel-Dreistern beherrscht wird. Du hast nur einen Weg und nur ein Ziel und nur eine Hoffnung in diesen Tagen, diesen düsteren Zauber zu überstehen. Die Liebe und der Kampf um Deutschland.